Hallo Justus, hier spricht Lou Ann Arroway. Ruf mich bitte sofort zurück, es ist etwas Furchtbares geschehen. Was mag das? Sie sind Perry Roden, nicht wahr? Na, bitte fürchten Sie nichts. Ich verrate Sie nicht, dafür haben Sie zu viel für uns alle getan. Tja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Lesen Sie Zeitungen? Zurzeit kaum. Na, vor einer Woche wurde ziemlich viel über mich geschrieben.